sonst langweilig. Ich brauch nur 8 Stunden am Tag mit dir. Ich glaub grad, wie sehr es mir zu schaffen mag. Du fühlst mich ganz besonders in der Nacht. Und ich weiß noch, wie schön es war.